herzlich willkommen zur heutigen Klingding-Sendung, der Sendung für aktuelle Musik, jeden dritten Freitag von 22 bis 0 Uhr bei FSK 93,0 und 101,4 im Kabel oder als Livestream empfangbar unter www.fsk-hh.org. Die heutige Sendung stellt mehrere Musiker vor, einmal durch Kurzporträts und deren Musik, die ich in den letzten Tagen, Wochen zusammengesammelt habe. Ja, die Orte sind Soundcloud, Bandcamp und sonstige Kanäle oder eine CD, die ich freundlicherweise von einem Label bekommen habe. Mehr dazu später. Von wem und um wen geht es? Es geht um Chaya Chernovin, um Richard Barrett, um Felix Kubin, um Jörg Frey, um Cem Günay und um Ansgar Wilken. Die 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind vertreten hier in dieser Sendung heute. Und ich beginne mit Jörg Frey, mit einem ruhigen Stück von Jörg Frey. Jörg Frey ist Musiker und Komponist, also ausübender Musiker und Komponist, beides gleichzeitig. Ein Schweizer Musiker, der Klarinette spielt auch in eigenen Kompositionen, die immer mehr in Vordergrund getreten sind in seinen Aktivitäten in den letzten 20 Jahren. Er ist 53 geboren in der Schweiz und lebt auch dort und gehört zu dem Komponistenensemble Wandelweiser. Wandelweiser ist ja einmal eine musikalische Gruppe von Musikerinnen und Musikern, die zusammenarbeiten und die auch eine bestimmte minimalistische Ästhetik verbindet. Der bekannteste ist vielleicht Antoine Bourgier oder ja, Radu Malfatti, Johnny Cheng, um einige zu nennen. Also es ist, glaube ich, eine Gruppe von ungefähr um die 20 Musikerinnen und Musiker, und da gehört Jörg Frey auch dazu. Er komponiert schon seit 20 Jahren und wir hören jetzt ein Stück von dem Jahr 2015. Da wurde es komponiert und gespielt wird es von Jörg Frey selbst, Klarinette, Mira Benjamin, Violine, Richard Craig, Flöte, Emma Richards, Viola und Philipp Thomas, Piano und Zed Woods Cello. Der Track, den wir gleich hören, heißt Grizzana, G-R-I-Z-Z-A-N-A, und ist von der Doppel-CD Jörg Frey, Grizzana and Other Pieces 2009 bis 2014, erschienen 2015 auf Another Timbre, also auf dem Label Another Timbre. Ja, und jetzt hören wir das längere, ruhige Stück von Jörg Frey, Grizzana, circa 19 Minuten, und genießen das. Thank you. Skrzana von Jörg Frey, komponiert und gespielt von einem Sextett, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, genau. Erschien 2015 bei Another Timbre auf der CD Skrzana and Other Pieces 2009 bis 2014. Das nächste Stück ist von Richard Barrett komponiert, ein Stück, das den Titel Fold hat. Es gibt wohl eine Version für Oboe und das ist jetzt aber eine Version für Sopransaxophon und aufgeführt hat das Philipp Körper von dem Ensemble L'Imaginaire in London in St. John's Smith Square im Oktober letzten Jahres und ja, zur Person Richard Barrett. Richard Barrett ist Ende 50 mittlerweile doch geworden. Ein britischer Komponist. Er begann eigentlich zunächst Musik zu studieren, nachdem er schon ein Studium abgeschlossen hat, und zwar einen Abschluss in Genetik und Mikrobiologie. Danach hat er Musik studiert in London und gilt als einer der Vertreter, das ist immer so eine Bezeichnung, um grob so eine Vorstellung zu bekommen, der neuen Komplexität, also Brian Fenahore wird so als Vordenker der neuen Komplexität bezeichnet, also praktisch einer Kompositionsart und Weise, die sehr komplex ist, sehr viele Parameter einbezieht und auch zum Teil außermusikalische Einflüsse, die bei Richard Barrett zumindest in seinen Biografien auf Samuel Beckett, Paul Celan und den chilenischen Maler Roberto Mata genannt werden, die ihn beeinflusst haben. Und wichtig ist vielleicht auch noch, dass er öfters höhere Mathematik, was immer das heißt, höhere Mathematik, ich weiß nicht, ob es Zufallsrechnungen oder könnte man jetzt länger ausholen, mache ich jetzt aber nicht. Also er benutzt öfters höhere Mathematik in seinen Kompositionen, weshalb, so steht es bei dem Wikipedia-Eintrag, er beim Komponieren oft auf die Hilfe eines Computers zurückgreift. Er hat an verschiedenen Orten unterrichtet und lebt, glaube ich, mittlerweile wieder in Berlin. Er hat allerdings zumindest das ist meine letzte Information, eine Professur in London. Nun aber, lange Rede, kurzer Vorspann zu dem Stück Fold, in der Version für Sopransaxophon von Richard Barrett, ein Stück von circa nicht ganz 9 Minuten. Thank you.

Fold von Philipp Körper auf dem Sopransaxophon gespielt, eine Komposition von Richard Barrett. Von Richard Barrett wird es am Ende der Sendung auch nochmal einen Track geben, und zwar einen elektronischen, den er allein auf seinem elektronischen Equipment, seinem elektronischen Programm gespielt hat. Eine relativ neue Aufnahme. Und in der Nachtschleife dann ebenfalls. Im Anschluss kann ich jetzt schon sagen, dass die Klingding-Nachtschleife heute einige der Tracks, die ich jetzt in der eigentlichen Sendung nicht spiele, von den Komponisten, die ich aber erwähne oder die vorkommen in der Sendung, kommen die Stücke nochmal in der Nachtschleife, die im Anschluss an die Sendung unmoderiert sich wiederholen wird, circa eineinhalb Stunden, ja, ein bisschen mehr. Und da kommt eben ein weiteres Stück von Richard Barrett dann vor, der Codex Nummer 14 mit Richard Barrett und Speak Percussion, einem Ensemble, das diese CD, diese Zusammenstellung auf Bandcamp auch rausgebracht hat. Nun aber zu Ansgar Wilken. Ansgar Wilken hat ein neues Werk rausgebracht, eine 10-Inch Platte, die es in Hamburg auch zu kaufen gibt, bei Freiheit und Rosen. Der Preis ist noch nicht so ganz sicher, zwischen 12 und 14, 15 Euro. In dem Bereich wird es liegen. Die Tracks sind aber auch so ganz sachlich digital zu bekommen auf Bandcamp. Und da habe ich mir die besorgt. Und die Auswahl fängt jetzt an mit einem Stück, das den Titel hat, Bas Jan Ader. Ja, Bas Jan Ader, der Name hat mich natürlich irgendwie ein bisschen irritiert. Und ich kannte den Zusammenhang noch nicht, bis ich dann bei der Recherche drauf kam, dass es sich um einen Künstler handelt, der 42 in Niederlande geboren ist und sich in seiner kurzen Lebenszeit als Video- und Konzeptkünstler mit dem, ja, mit Schwerkraft und dem Fallen beschäftigt hat. Es gibt einen Film, in dem er auch von Piet Mondrian gemalten Leuchtturm eines Dorfes einen Film gemacht hat und zum Beispiel näher dargestellt bei seinen Arbeiten. Es gibt einen Film, wo er also länger an einem Ast hangelt von einem Baum und man fragt sich immer, was tut sich, bis sich dann so nach und nach die Zeit verstreicht und der Wassergraben darunter es vielleicht als Ahnung aufkommen lässt, dass er sich da reinfallen lässt. Und das ist auch der Fall. In anderen Filmen zeigt ihn auf einem Dach. Er sitzt auf einem Stuhl und kippelt auf der Dachschräge, bis er hinabstürzt. Und 71 in einem Film hält er einen schweren Stein so lange in der Hand, wie er kann. In dem Moment, in dem der Stein fällt, löscht er die Lampen, die auf dem Boden liegen und beendet so den kurzen Film. Und das sind so einige seiner Arbeiten, die wohl damals, also in den Ende der 60er Jahre, auch einigen Einfluss hatten. Ist dann über abenteuerliche Wege mit dem Schiff in die USA gekommen und hat dort die Tochter des Direktors am Otis Art Institute geheiratet und hat dann dort auch in Kalifornien Kunst und Philosophie studiert. Und es war wohl eine ganz gute Zeit. Dann gab es aber seine Entscheidung, und zwar im Jahr 1955 versuchte der dann 33-jährige Künstler mit einem kleinen Segelboot, also einem 4 Meter langen Segelboot, das gar nicht dafür geeignet ist, den Atlantik zu überqueren. Also eine künstlerisch motivierte, performative Atlantiküberquerung mit dem Titel In Search of the Miraculous. Tragischerweise wurde dann sein Boot gefunden, nur sein Boot, und er nicht. 10 Monate später, nach seiner Abreise, wurde das leere Boot an der Küste Irlands angetrieben. Er selbst wurde nie gefunden, man weiß es nicht. Es kann natürlich auch sein, dass er unterwegs ausgestiegen, mitgenommen oder sonst wie einen anderen Weg genommen hat, nicht nach Irland. Und vielleicht kann er jetzt auch zuhören, wer weiß. Das war also wohl die Inspiration für Ansgar Wilken, den Track, den wir gerade gehört haben, Bastian Ader zu nennen, nach dem Performance-Künstler, Video- und Konzeptkünstler Bastian Ader, der 42 in Holland geboren ist und seinen Vater mit 2 Jahren verloren hat, weil der im niederländischen Widerstand tätig war oder aktiv war und von deutschen Besatzungstruppen erschossen wurde. Die Zusammenstellung von den Stücken Ansgar Wilkens trägt den Titel Thank You. Und Thank You ist ein kurzes Stück, und zwar das fünfte, genau fast in der Mitte von den 10, 11 Stücken. Nee, 11 Stücke sind es. Und das hören wir jetzt. Ja, über Ansgar Wilken, etwas zu erfahren war gar nicht so einfach. Am ergiebigsten war eigentlich, also ich kenne ihn persönlich, aber gut, ich will ja auch noch wissen, was dann später passiert ist. Das ist schon ein bisschen her, seine Hamburger Zeit, als er dann von Bremen nach Hamburg gekommen ist und hier auch musikalisch aktiv war. Ich weiß nicht, wann das war, vor 5, 6 Jahren, glaube ich. Davor war, lebte er in Bremen und hat da schon mit den Gruppen Ilse Lau zusammengespielt. Was gibt es noch für, ja, und andere Bands? Ich habe jetzt nicht alles auf dem Zettel. Und er hat auch ein Label zusammengestellt oder ein Label betrieben, und zwar Happy Slotty Label. Das ist dann eingegliedert worden in Naiv Super im August 2006 schon. Und Ansgar Wilken hat sich dann, glaube ich, so wie ich das aus der Distanz wahrgenommen habe, mehr mit seiner eigenen Musik befasst. Und in dem Zusammenhang ist ein Interview erschienen damals, als er vor vier, fünf Jahren bei Audition Records ein CD rausgebracht hat, wurde er interviewt und da erzählt er ein bisschen über sich. Ganz interessante Geschichte, wie er in Berührung mit minimalistischer Musik kam. Und zwar als Sohn eines Pastors hatte er einmal im Jahr die Aufgabe, einem Orgelstimmer zu helfen, der in die Kirche kam, seines Vaters, und der Orgelstimmer ist dann in die Orgel reingeklettert von hinten und hat jemand gebraucht, der ihm eine Taste runterdrückt für ungefähr 10 Minuten und ab und vielleicht auch auf Zuruf an einem Register zieht. Also Register sind ja die verschiedenen Klangfarben, also das sind dann unterschiedliche Pfeifen. Zum Teil ist der Unterschied, besteht der im Material, aus dem die Pfeifen sind, zum Teil in der Form, die dann so die Möglichkeit der, ja, eigentlich schon fast wie so eine Art Sampler, dass so ein Klang entstehen kann, ähnlich der Oboe oder ähnlich eines Horns oder ähnlich einer Violine. Also das sind so Register, die man je nach Umfang der Orgel viele oder noch nicht so viele ziehen kann oder drücken kann, um den Klang zu verändern, dieser Orgel. Ein sehr komplexes Instrument. Und da hat also der kleine Ansgar mit 12 Jahren dabei geholfen, die Orgel zu stimmen, was dann ab und zu passieren muss, durch Verschieben der Abdeckung oder andere Modifikation an den Pfeifen. Und das war wohl ein sehr eindrückliches Moment, was er in dem Interview beschreibt als den ersten Kontakt mit Minimal Musik. Und in diesem Alter hat er auch begonnen, selbst Musik zu machen. Er hat Klavierunterricht bekommen, das hat ihn aber dann nicht so sehr interessiert. Und 3 Jahre später hat er aufgehört mit dem klassischen nach Noten spielen und sich der Gitarre zugewendet, was er auch noch sagt, dass es jetzt sein Hauptinstrument ist, obwohl man ihn selten damit sieht oder hört in Konzerten. Es gab dann eine Erweiterung hin zum Cello. Er hat sich ein Cello gekauft und eine Boss Loop Station, was für ihn ganz wichtig war, um mit aufgenommenen Klängen was zu machen. Die Initiation dafür war die Idee zu Theorem, dem Film von Pier Paolo Pasolini, ein Cello-Programm zu machen, und dafür fand er die Loop Station ganz recht wichtig und richtig und hat sich dann eben damit befasst, die verschiedenen Möglichkeiten auszuloten, die so ein Gerät mit sich bringen, also das zu komprimieren, aus einem Klang ein Drone zu machen und so weiter. Und es ist ganz interessant, in dem Interview zu hören, was er Unterschiedliches meint, auch zu seiner Arbeit oder aus aus Blickwinkel seiner Arbeit als Clubbetreiber, also hat zumindest zu tun gehabt mit dem Knieschussclub in Bremen eine Zeit lang, und was er da raus für Tipps für aktuelle Räume gibt, die ja, experimentelle Musik featuren. Und es ist auch ganz erfrischend von ihm dann mal zu hören, wie er zu dieser Neigung steht, dass aktuell wahnsinnig viel Multimedia auf den Konzertbühnen passiert, und er versteht es eigentlich nicht. Er meint, dass es genug zu sehen gibt, und warum die Musiker nicht so auf die Musik vertrauen und ständig so einen übermäßigen visuellen Input den Zuhörerinnen und Zuhörern zumuten. Naja, also auf jeden Fall sehr interessante Ideen und Meinungen. Das Interview ist auf Audition Records zu lesen. Ein bisschen nachgucken, dann findet sich da schon die Seite. Nun, Thank You heißt der. Naja, den hatte ich ja gerade gespielt, den kurzen Track von 30 Sekunden. Und der nächste ist Situationism. Situationism hat sicher was mit dem Situationismus zu tun. Es gibt zwei Stücke. Den zweiten, den Skyscraper-Situationism, der ein bisschen kürzer ist, den habe ich verschoben in die Nachtschleife. Jetzt also das pure Situationism, ein Stück von 3 Minuten 27. Thank you. Ja, das war noch ein weiterer Track von Thank You, von dem neuen Album von Ansgar Wilken, und zwar Barn Dance, eine musikalische Form, die mir öfters begegnet ist auf Aufnahmen von Ansgar Wilken. Und ja, später dann in der Kling Ding Nachtschleife gibt es da noch weitere Stücke zu hören. Also ich glaube, der muss gerade mal nachgucken. Ich habe es ja hier aufgeschrieben. Ja, dauert noch ein bisschen. Egal. Es geht weiter mit einem anderen Musiker, der auch mir gerade begegnet ist, ganz neu. Zunächst mit einem Stück, das im Laufe der Recherche dann meine Aufmerksamkeit bekam. Und zwar ein Stück, das zusammen mit einem anderen Musiker entstanden ist. Ich spreche zunächst erstmal von Cem Günay, einem türkischen Musiker, der ja, seit '94 Musik studiert hat in Kalifornien. Also über seine persönlichen Daten weiß ich jetzt leider nicht viel, da war nicht viel zu finden. Und er hat auf jeden Fall in Kalifornien Musik studiert und ist DJ seit 1994. Es ist ein Debütalbum auf dem portugiesischen